7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und die letzten Tage waren etwas chaotisch, wenn man MMA Radio Hörer ist und hoffentlich auch bleibt. Denn ihr werdet es mitbekommen haben, die letzte Ausgabe von mir, das war das UFC auf Maxdome Fazit, hat irgendwie nicht so richtig auf YouTube zunächst funktioniert und brauchte dann ein, zwei Tage, bis es vollends hochgeladen war, aber am Ende stand der Erfolg auf meiner Seite, denn ich habe die letzte Folge auf YouTube hochgedrückt, möchte ich mal sagen, und habe es immer wieder versucht, bin dran geblieben und habe mich dann durchgesetzt gegen den klaren Favoriten YouTube. Außerdem habe ich dann versprochen, dass ich am Freitag eine MMA-Radio-Ausgabe aufnehme. Dazu kam es nicht, da ich sehr, sehr spät von der Arbeit kam. Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann machst du das Ganze am Samstag, da war genau das Gleiche angesagt. Wieder arbeiten bis 15 Uhr, 15.30 Uhr kam dann Fußball und es hat mich dann bis tief in den Samstagabend beschäftigt. Als VfB-Fan bin ich da wirklich aktuell in mentalen Schwierigkeiten, muss ich an der Stelle verraten. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, sollst du jetzt überhaupt noch vor Dienstag eine MMA-Radio-Ausgabe aufnehmen? Und ich habe mich dafür entschlossen, da es am Wochenende wieder kein MMA-Event gibt, beziehungsweise kein UFC-Event, das ich hier thematisieren werde. Titan FC ist ja bei mir, oder steht ja bei mir nicht auf der Agenda, genauso wie Invicta, obwohl ich mir Invicta angeguckt habe. Wer das noch nicht getan hat, ich kann es weiterempfehlen, war eigentlich ganz unterhaltsam. Bevor wir jetzt hier aber natürlich wieder über die UFC sprechen, erstmal meine Bitte, folgt MMA Radio auf Twitter @mmaradio.de, liked MMA Radio auf Facebook, einfach nach MMA Radio suchen, bewertet MMA Radio auf iTunes, das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, solltet ihr über iTunes zuhören, gebt MMA Radio eine Bewertung, denn wir werden, glaube ich, nur noch ein paar Tage gefeatured. Man wird ja immer, wenn man einen Podcast neu bei iTunes einreicht, für die ersten 3 Monate gefeatured und erscheint bei neu und beachtenswert. Und ab dem Moment, also nach den 3 Monaten, steht man praktisch ohne Hilfe von iTunes da. Und dann bin ich auf euch angewiesen, und zwar voll und ganz. Dann können wir das ganze Ding nur wuppen, wenn viele Leute abonnieren bzw. ihre Bewertung abgeben. Deswegen hier nochmal der Aufruf an euch. Nehmt euch kurz die 20 Sekunden oder es sind wahrscheinlich nur 10 und bewertet MMA Radio auf iTunes. Ihr könnt natürlich auch MMA Radio auf iTunes bewerten, wenn ihr irgendeinen anderen Podcatcher benutzt. Ja, also das ist natürlich auch kein Problem. Solltet ihr Fragen oder Themenvorschläge haben, schickt die an mmaradio@nonpg.de. Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Und wenn ihr alte Folgen nachhören wollt, mmaradio.de ist die Internetadresse eurer Wahl. So, das sind mal die Hausmeistertätigkeiten, die ich ja wie gewohnt vorne wegschicke. Dann geht es sozusagen in medias res. Und nicht wundern, ein paar Nachrichten sind aus eurer Sicht wahrscheinlich schon ein alter Hut. Aber ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, dass hier nichts hinten runterfällt. Deswegen beginne ich mit einer Nachricht, die wahrscheinlich jeder UFC-Fan schon mitbekommen haben dürfte. TJ Dillashaw trifft am 17.01. in Boston auf Dominic Cruz. Das ist eine Art Traumkampf, muss man definitiv sagen. Beide sind sich sehr ähnlich vom Stil. Beide haben sich im Vorfeld schon so einen kleinen Schlagabtausch geliefert. Dominic Cruz hat bei der MMA Hour vom Leder gezogen. TJ Dillashaw hat dann gekontert, zwar nicht ganz so impulsiv, möchte ich sagen, aber trotzdem hat er gesagt, Dominic Cruz ist mehr oder weniger nicht der Erfinder des Footworks, denn darum ging's eigentlich. Dominic Cruz meinte, dass TJ Dillashaw ihn nur kopieren würde und Dillashaw hat dann gemeint, naja, Moment mal, also es gab schon Boxer und auch MMA-Kämpfer, die vor Dominic Cruz gutes Footwork hatten und ja, er sollte da mal lieber die Fresse halten. Was interessant ist bei diesem Kampf, Und was man definitiv erwähnen muss, dieser Fight wird nicht auf einer zum Beispiel UFC on Fox Card stattfinden oder sogar einen Pay-Per-View. Nein, es wird der erste große Titelkampf sein, den Fox Sports One überträgt, und zwar im Rahmen der 81. Fight Night. Es gab ja schon einen Strawweight-Titelkampf in Berlin damals zwischen Johanna Jędrzejczyk und Jessica Penne. Auch das war ein Fight Night-Titelkampf, aber der wurde eben nicht auf Fox Sports One übertragen. Jetzt ist es also endlich soweit und man möchte, glaube ich, diese Card am 17.01. in Boston relativ groß machen, denn wir erinnern uns an das letzte Jahr, auch da stand im Januar in Boston ein großes Event auf der Agenda, und zwar traf damals Conor McGregor auf Dennis Siver. Und ja, diese Veranstaltung zwischen Conor und Dennis Siver erzielte das beste Rating, das die UFC jemals auf Fox Sports One erzielen konnte. Und ich glaube, dass man jetzt mit dieser 81. Fight Night auch wieder Rekorde brechen möchte. Dafür spricht, dass aktuell noch ein zweiter Kampf so gut wie sicher ist. Und zwar Anthony Pettis gegen Eddie Alvarez. Es kann sein, dass es mir einfach durchgegangen ist, aber ich glaube, es gibt noch keine offizielle Bestätigung der UFC. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr nachgeguckt. Anthony Pettis und Eddie Alvarez haben es beide auf Twitter bzw. Instagram gepostet. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieser Kampf mittlerweile auch fix ist. Und da haben wir natürlich ein Main Event und ein Co-Main Event, der also wirklich der Hammer ist für eine stinknormale Fight Night. Und ich bin ja ein verkappter Anthony Pettis-Fan und freue mich auf das Comeback des wahren Champs. Er wird sich natürlich den Titel zurückholen, ist ja gar keine Frage. Für Eddie Alvarez ist es mit Sicherheit ein richtungsbestimmender Kampf. Da wird sich herausstellen, ob er in der Lightweight Division in der UFC ganz oben mitspielen kann oder ob er sich vielleicht sogar umgucken muss und sagen muss, ich muss die Division wechseln. Sein großes Ziel war es natürlich, Lightweight Champion in der UFC zu werden. Bislang, müssen wir ehrlich sein, hat er uns davon noch nicht überzeugen können. Und jetzt gegen Anthony Pettis hat er die Möglichkeit, endlich das zu zeigen, was er uns auch bei Bellator gezeigt hat. Ich muss sagen, Eddie Alvarez ist der einzige Kämpfer gewesen, den ich mir bei Bellator regelmäßig angeguckt habe. Und ich habe mich auch sehr gefreut, als die UFC ihn unter Vertrag genommen hat. Aber bislang, ja, hat er mich noch nicht vom Hocker gerissen. Aber vielleicht passiert das am 17.01. in Boston. Dann komme ich zu Alexander Gustafsson, ein Europäer, der ja in wenigen Wochen einen Titelkampf haben wird, und zwar gegen Daniel Cormier. Und ihr werdet euch vielleicht noch daran erinnern können, dass DC bei Go Big, dieser Pressekonferenz, sich so ein bisschen über Alex Gustafsson lustig gemacht hat. Er meinte ja so, Mensch, ich find's blöd, dass ihr immer nur darüber redet, wen Alexander Gustafsson nicht besiegt hat, nämlich John Jones. Lasst uns doch mal lieber über seine großen Siege reden, wie zum Beispiel nicht so viele. Ja, also so kann man es natürlich sehen, dass Alex Gustafsson bislang noch nicht allzu viele große Kaliber weggehauen hat. Andererseits muss man ehrlich sagen, dass man schon anerkennen muss und auch erkennt, ja, dass Gustafsson ein Kämpfer ist, der definitiv in die Light Heavyweight Top 5 gehört. Also das sehe ich schon so. Also klar, er hat jetzt nicht die ganz Großen vor die Fäuste bekommen. Man muss aber auch ehrlich sein, dass die Light Heavyweight Division nicht so tief ist und nicht so gut bestückt ist. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, er hat halt gegen die Nummer 1 John Jones verloren. Er hat gegen die mutmaßliche Nummer 3 Anthony Johnson verloren. Und jetzt bekommt er es mit der Nummer 2 zu tun. Daniel Cormier, wenn er da auch verliert, dann hat er einfach verkackt in dieser Division und wird auch so schnell keinen Titelkampf mehr bekommen. Deswegen glaube ich, dass Gustafsson diesen Kampf sehr, sehr ernst nimmt, sich extrem gut auf diesen Kampf vorbereiten wird. Es wird für ihn gleichermaßen aber auch extrem schwer werden, Daniel Cormier zu besiegen. Das ist mir schon klar. Auf was ich jetzt eigentlich hier hinaus wollte, ist, Gustafsson hat das ja so hingenommen, dass sich DC so ein bisschen über ihn lustig gemacht hat. Und ich dachte mir schon, Mensch, Gas, das wäre vielleicht die Möglichkeit, auch mal was zu sagen. Hat die verstreichen lassen, aber hat sich später auf Facebook zugeäußert, beziehungsweise auch indirekt sich über Daniel Cormier lustig gemacht. Und Gustafsson schrieb auf Facebook, das, also sein Kampf, wird ein Test für mich. Ich trete ich treffe auf den rechtmäßigen Light Heavyweight Champion, der nicht in Frage steht und einer der besten Pound-for-Pound-Fighter der Welt ist. Und danach hat er mehrere Fragezeichen und Ausrufezeichen gemacht. Was er natürlich jetzt hier so ein bisschen ins Gespräch bringt, ist, dass viele MMA-UFC-Fans sagen, Daniel Cormier ist vielleicht auf dem Papier der Light Heavyweight Champion, aber wir alle wissen, er ist definitiv nicht der beste Kämpfer. John Jones ist der rechtmäßige Inhaber dieses Titels und sobald John Jones wieder zurückkehrt, wird er sich diesen Titel auch wiederholen und im Endeffekt ist Daniel Cormier nur ein Lückenbüßer, weil es jetzt halt momentan keinen John Jones in der UFC gibt. Und Daniel Cormier wird diese Frage ja sehr, sehr häufig gestellt und man merkt schon, er tut sie zwar immer so ab und sagt, hey Leute, ich habe den Titel, also bin ich der Champion, aber man merkt trotzdem, glaube ich, dass Daniel Cormier das schon so ein bisschen sich zu Herzen nimmt. Also ich glaube schon, dass das also ein bisschen an dem Selbstverständnis von Daniel Cormier kratzt, denn sind wir doch mal ehrlich, er selber weiß auch, er hat den Besten nie geschlagen. Er hat den Champion nie geschlagen. Ja, er hat Anthony Johnson besiegt, alles gar keine Frage. Ich glaube sogar, dass das Daniel Cormiers Selbstverständnis ist. Aber Daniel Cormier als Olympionike und dass er da ja auch gescheitert ist, muss man ja auch nochmal erwähnen. Und als Athlet an sich, ich glaube schon, dass ihm das sehr, sehr wichtig wäre, der Welt zu beweisen, dass er John Jones besiegen kann. Und ich glaube, dass er, solange er John Jones nicht besiegt hat, selber, auch wenn er sagt, er ist der Champ und Pipapo sich nicht als Champion oder als der große Champ ansieht, ich glaube wirklich, dass das an ihm nagt und dass Alexander Gustafsson da in eine Kerbe geschlagen hat, die Daniel Cormier ein wenig zusetzen könnte. Es wäre natürlich cooler gewesen, wenn Gustafsson das Ganze bei Go Big schon gesagt hätte. Das hätte auf mich noch ein bisschen mehr Eindruck gemacht. Aber immerhin hat sich unser Schwede, sage ich jetzt einfach mal, der alte Schwede, Mensch, hat er sich zu diesem Thema nochmal gemeldet und einen kleinen Seitenhieb hier ausgeteilt. Dann gab es ja auch bei Go Big die Nachricht, dass es den nächsten Heavyweight Championship Kampf erst im März geben würde. Dana White hat gesagt, dass Fabrizio Werdum noch eine Weile braucht und vor frühestens Februar, eher März nicht kämpfen kann. Jetzt hat sich Werdums Manager zu Wort gemeldet und sagt, das ist alles Bullshit. Wir haben der UFC mitgeteilt, dass Fabrizio im Dezember oder im Januar wieder kämpfen will und ich glaube, dass, das sagt der Manager, dass die UFC einfach im Dezember und im Januar keinen Platz mehr frei hat für Werdum und einfach im März auch Events braucht und deswegen das Ganze so ein bisschen hinauszögern will. Man merkt ja, auf was die UFC hinaus will. Sie versuchen gerade alle großen Kämpfe irgendwie im November, Dezember und Januar zu buchen oder zu booken, wie auch immer man das jetzt hier übersetzt richtig. Und ich glaube auch, dass die UFC da so ein bisschen auf UFC 200 schielt. Ja, also man hat dann genügend Zeit, neue Kämpfe aufzubauen. Gleichzeitig sollten sich Kämpfer in ihren Kämpfen verletzen, haben die eigentlich noch genug Zeit, um wieder fit zu werden. Und ich glaube schon, dass die UFC aktuell einen starken Winter plant, ja, und dann die Traumkämpfe, sage ich jetzt einfach mal, für UFC 200 booken möchte. Und man braucht natürlich dann in der Übergangsphase, März, April, immer noch Kämpfe, die dann ein paar Pay-Per-Views bestücken, sag ich mal. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Werdums Manager hier recht hat und die UFC absichtlich den nächsten Heavyweight-Titelkampf ein bisschen nach hinten drückt, denn wir sind ehrlich, ja, hier, man muss sich nichts vormachen, die Heavyweight-Division ist aktuell nicht gerade der hotteste Shit, den es in der UFC gibt. Da fehlt es auch an Tiefe so ein klein wenig, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Fabrizio Werdum und auch Cain Velasquez unter Umständen hier so ein bisschen als Lückenbüßer ran müssen und bis März sich gedulden müssen. Dann gibt es auch noch eine interessante Nachricht. Viele haben sich mit Sicherheit gewundert, dass Uriah Faber gegen Frankie Saenz antreten wird beim Ultimate Fighter 22 Finale. Ist das richtig oder treffen die bei UFC 194 aufeinander? Auf jeden Fall an diesem Wochenende. Ich glaube, da werden sich viele verwundert die Augen gerieben haben und das war ursprünglich auch nicht der Plan der UFC, denn eigentlich wollte man Brian Caraway gegen Uriah Faber stellen und hat das als Main Event für das Ultimate Fighter 22 Finale eingeplant. Brian Caraway hat dann abgelehnt, wollte diesen Kampf nicht annehmen und das hat Uriah Faber so ein bisschen auf die Palme gebracht, denn er meinte so, hey, Caraway ist echt ein bisschen Pussy, sage ich jetzt mal. Denn er hat jetzt, also Brian Caraway, Michael McDonald herausgefordert, der gerade wieder fit wird nach einer langen, langen Verletzungspause. Er ist also bereit, gegen einen Kämpfer anzutreten, der nach einer langen Verletzungspause jetzt wieder zurückkommt und vielleicht noch ein, zwei Kämpfe braucht, um wieder das Niveau zu erreichen, das er vor der Verletzung hatte. Ähnliches hat er ja auch schon bei Eddie Wineland gemacht. Auch Eddie Wineland hat Brian Caraway herausgefordert, als Wineland noch mitten in einer Verletzungspause war. Und dann kam Eddie Wineland auch zurück, hat seinen Kampf verloren, leider Gottes. Also, ja, natürlich, klingelt wieder das Telefon oder die Tür. Es ist dir fast schon gang und gäbe bei MMA Radio. Aber ich verstehe Uriah Faber, dass er sagt, hey Mensch, hier, Caraway sollte doch froh sein, gegen so einen Kämpfer wie mich anzutreten. Hier kann er sich einen Namen machen und kann seine Skills unter Beweis stellen und natürlich auch in den Rankings nach oben klettern. Aber er lehnt diesen Kampf ab. Und ja, ich finde das auch immer merkwürdig, wenn so Kämpfer, die eine große Klappe haben und sich auf den Weg machen, einen Titelkampf sich irgendwie zu ergaunern, dann solche Kämpfer ablehnen. Also es wäre mit Sicherheit für Brian Caraway, der zuletzt nicht schlecht aussah, auch nicht wahnsinnig gut, aber es wäre, glaube ich, der richtige Schritt gewesen, jetzt gegen einen Uriah Faber anzutreten. Und wenn er gegen Faber gewinnt, bringt er sich sofort mit ins Gespräch um einen Titelkampf. So, um einen Titelkampf muss sich Ronda Rousey mit Sicherheit keine Sorgen machen. Die wird noch ein paar haben in der UFC, davon gehe ich jedenfalls aus. Aber Ronda plant ja immer mehr auch für die Zeit nach ihrem Karriereende und möchte sich in Hollywood etablieren. Jetzt hat sie wieder eine neue Rolle an Land gezogen und zwar spielt sie die Hauptrolle im Remake von Roadhouse. Roadhouse ist ein Film, den der ein oder andere vielleicht kennen könnte, stammt, glaube ich, aus dem Jahr 89. Damals die Hauptrolle begleitet von Patrick Swayze. Und in diesem Film geht es im Endeffekt darum, dass Patrick Swayze ein Türsteher ist und eine kleine Stadt vor korrupten Geschäftsleuten beschützt. Und jetzt nimmt also Ronda Rousey diese Rolle an und wird dann wahrscheinlich auch als Türsteherin eine kleine Stadt vor korrupten Geschäftsleuten beschützen. Was noch erwähnenswert ist, Ronda Rousey hat sich extra mit Patrick Swayzes Witwe in Kontakt begeben und um Erlaubnis gefragt, dass sie diese Rolle auch spielen darf. Die Witwe von Patrick Swayze hat den Daumen nach oben gestreckt und hat gesagt, das geht klar, Baby. Bin ich mal gespannt, wie dieser Film dann so sein wird. Weil ganz ehrlich, also Ronda Rousey hat mich, glaube ich, in jedem MMA-Kampf bislang überzeugt, den sie bestritten hat. Aber im Kino, da ist noch Luft nach oben. So, wenn wir schon bei Ronda Rousey sind, dann ist natürlich Chris Cyborg nicht weit entfernt. Christiane Giustino, da gibt es natürlich immer wieder dieses Gerede, wann sehen wir endlich den großen Kampf zwischen Ronda Rousey und Chris Cyborg. Das Problem sind die 135 Pfund. Die UFC sagt klipp und klar, wenn Cyborg die 135 Pfund bei einem Invicta-Kampf schafft, dann kann sie in die UFC kommen und natürlich auch irgendwann dann um den Titel kämpfen. Ich weiß nicht, ob ihr erster Kampf in der UFC gleich ein Titelkampf ist oder ob man vorher nochmal so, sozusagen einen Schnupperkampf, nenne ich ihn einfach mal, ansetzen wird. Wir pendeln uns aber so langsam ein, denn Chris Cyborg versucht jetzt zumindest mal die 140 Pfund zu erreichen. Ihr Problem ist ja bislang, dass sie sagt, weniger als 145 Pfund schaffe ich nicht. Jetzt möchte sie bei Invicta einen 140-Pfund-Kampf bestreiten. Der Kampf wird im November stattfinden. Es ist ein Catchweight-Fight, also das heißt, es gibt ja diese Gewichtsklasse bei Invicta nicht 140 Pfund, also deswegen ist es ein Catchweight-Fight und bislang ist noch nicht bekannt, wer ihre Gegnerin sein wird. Das wird natürlich interessant sein, auf wen sie dann trifft oder und ja, da kann man dann so ein bisschen abschätzen, ob das ein Gradmesser ist, ja oder nein. Was aber wahrscheinlich hier viel interessanter ist, wie Chris Cyborg den Weight Cut verkraften wird. Und wenn sie 140 Pfund schafft, dann ist es ja nicht mehr allzu weit bis 135 Pfund und auch hier möchte ich mal die Avisierung mit ins Gespräch bringen. November, dann hätte sie also noch 7 Monate, fast 8 Monate Zeit bis zu UFC 200, sage ich jetzt einfach mal so, um weitere 5 Pfund zu verlieren. Auch das wäre mit Sicherheit ein Kampf, den die UFC gerne bei UFC 200 auf die Karte bringen würde. Chris Cyborg gegen Ronda Rousey. Dann gibt's noch eine Meldung zu Claudia Gardella. Die hat sich ja ihren Finger verletzt in ihrem letzten Kampf. Und das war der Grund, warum sie nicht auf Joanna Jędrzejczyk treffen kann. Jetzt bei UFC 193 muss es sein in Melbourne. Genau. Sie hat danach auf Twitter bekannt gegeben, hey, ich bin überhaupt nicht verletzt, ich könnte eigentlich kämpfen, aber die UFC hat mich mehr oder weniger übergangen. Jetzt hört man aus ihrem Camp, das ist nicht korrekt. Sie hat weiterhin Probleme mit ihrem Finger. Sie trainiert zwar, aber sie kann mit ihrer Hand noch keine Schläge ausführen und es wird wohl noch bis Februar dauern. Und dann wird Claudia Gadea zurückkehren können ins Oktagon. Aber also die Aussage von ihr, dass sie eigentlich fit ist und bei UFC 193 hätte antreten können, scheint nicht richtig zu sein. Dann komme ich zu Ultimate Fighter 22. Ich bin ehrlich, ich habe die erste Staffel noch, die erste Folge der 22. Staffel, so ist es richtig, noch nicht angucken können. Ich weiß nur, das, was Uriah Faber erzählt hat, nämlich bei UFC wie Ultimate Insider, genau so hieß es, hat er erzählt, dass Conor McGregor gar nicht so oft vor Ort war. Und seine Vermutung, also die von Uriah Faber, warum Conor so oft das Training, sage ich jetzt mal, geschwänzt hat, ist, dass Conor davon ausgeht, dass er dem einen oder anderen in seiner zukünftigen Karriere vielleicht nochmal über den Weg laufen könnte. Denn Faber geht davon aus, dass viele nach dieser Ultimate Fighter Staffel, also viele Contender, später dann in der Featherweight Division und in der Lightweight Division wiederzufinden sein, sich wiederfinden werden, so rum ist es richtig. Und das könnte so, lässt es Faber durchklingen, der Grund sein, warum Conor McGregor nicht allzu oft am Set von Ultimate Fighter 22 ist. Ich bin mal gespannt, wie man das Ganze dann schneidet, ob das uns auffallen wird als Zuschauer oder ob uns das gar nicht so sehr auffällt. Conor McGregor hat ja auch im Vorfeld schon gesagt, er ist eigentlich nur am Set, um seinen Kumpel, jetzt ringe ich nach dem Namen, mir fällt da jetzt nicht mehr ein. Auf jeden Fall, um seinen Kumpel so ein bisschen zu unterstützen und die anderen Kämpfer wären ihm mehr oder weniger egal. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt die Art und Weise, wie man so eine Ultimate Fighter Staffel an den Mann bringt, aber dennoch gibt es zu vermelden, dass die erste Folge der 22. Staffel sehr vielversprechend startete. Die Ratings stiegen im Vergleich zu Ultimate Fighter 21 um 27%, 622.000 Leute sahen sich Ultimate Fighter 22 an, jedenfalls die erste Folge. Zum Vergleich, die erste Folge von der 21. Staffel sahen 490.000 und die erste Folge der 20. Staffel, das waren die Strawweight-Festspiele, nenne ich sie jetzt einfach mal, sahen 563.000 Zuschauer. Also Fakt ist, Conor McGregor drawt hier schon wieder. Ob am Ende sich dann das Rating auf diesem Niveau halten kann oder sogar steigen kann, wird sich natürlich zeigen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf diese Staffel, aber ich muss vermutlich auf den Fight Pass ausweichen, weil mir einfach die Zeit aktuell fehlt, das jetzt noch irgendwie im Internet rauszukramen. Deswegen ja, werde ich es mir wahrscheinlich ein paar Tage, / Wochen später dann auf dem Fight Pass angucken. Zum Schluss nochmal eine Zahl. Es gibt nämlich ein weiteres Rating hier bei mir zu vermelden, und zwar von den UFC 190 Prelims. Also da haben ja viele auch schon die Befürchtung, dass der Pay-Per-View an und für sich eine der schlechtesten Buy-Rates ever für die UFC erzielen könnte. Jetzt wissen wir zumindest mal, dass die Prelims schon das schwächste Rating 2015 erzielt haben. Nur 663.000 sahen die Prelims, das sind 35% unter dem Durchschnitt. Normalerweise schauen sich 1,014 Millionen, ganz ungefähr, also ungefähr 1 Million, die Prelims zu diversen Pay-Per-Views an. Diesmal nur 660.000, das ist natürlich nicht besonders viel. Und zum Vergleich habe ich mir hier mal die anderen Prelim-Ratings zu Demetrius Johnson Pay-Per-Views rausgesucht. Also der letzte Pay-Per-View von Demetrius Johnson war UFC 186, da sahen immerhin 710.000 die Prelims. Bei UFC 178 knapp 700.000 Zuschauer und bei UFC 174 sogar 780.000 Zuschauer. Also auch für Demetrius Johnson ist das die schlechteste Prelim, obwohl ihm das natürlich egal sein könnte, aber dennoch möchte ich es erwähnen, schlechteste Prelim oder das schlechteste Prelim-Rating, das er bislang erzielt hat. Also keine guten Vorboten für die Buy-Rate von UFC 191. Bislang wurde dazu noch nichts bekannt gegeben. wenn es da Zahlen gibt, dann werde ich die natürlich hier erwähnen. So, dann bin ich schon durch. Das war's für heute. Ging ja dann doch rucki zucki. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wann ich die nächste MMA-Radio-Ausgabe aufnehmen werde. Tendenziell Donnerstag, könnte aber auch Freitag oder Samstag werden oder vielleicht auch was nächste Woche Montag, keine Ahnung. Nee, aber angestrebt habe ich mal den Donnerstag und dann hören wir uns spätestens da wieder. Bis denne, Antenne. Übrigens, das ist nicht von mir, sondern von den Landfunkern. Muss man ja auch mal erwähnen. Und ganz zum Schluss, schönen Urlaub, Chris und Lilly. Und schickt dem Chris ruhig mal ein paar Urlaubsgrüße oder Urlaubswünsche. Naja.